Eine weitere Nacht, eine mächtige Stimme sagte mir, ich würde Kranke heilen und die Massen würden mich verehren. Warum liebst du Jesus so sehr? Fragte Seele. Wäre eine neue Religion nicht besser? Die Kirchen sind leer, du hast es gesehen. In Paris, wo sie dich beleidigten, weil du die Montmartre-Kirche besuchtest. Du gingst nicht nur, um die Architektur zu bewundern, sondern um zu Maria und den Heiligen zu beten. Hat dich nicht ein Wächter bedroht, weil du ein Foto machtest? Mit der Wissenschaft enden die Religionen. Einen Moment lang erwog ich ihr Angebot und meine Seele zerriss. Zwecks Wahnsinn fix ich wie die eines Ehemanns, der den Schmerz der Geliebten spürt, die er betrügt. Niemals, rief ich gebrochen, ich werde meinen Jesus nie verlassen, fügte ich hinzu, mich an den süßen Bach erinnernd, auch wenn die Welt mein Herz verlässt. Eine weitere Nacht, eine mächtige Stimme sagte mir, ich würde Kranke heilen und die Massen würden mich verehren. Warum liebst du Jesus so sehr? Fragte sie Bären. Wäre eine neue Religion nicht besser? Die Kirchen sind leer, du hast es gesehen. In Paris, wo sie dich beleidigten, weil du die Montmartre-Kirche besuchtest. Du gingst nicht nur, um die Architektur zu bewundern, sondern um zu Maria und den Heiligen zu beten. Hat dich nicht ein Wächter bewundert?